Umlaufbeschlüsse des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen der Piratenpartei Deutschland vom 23. Januar bis 5. Februar 2015. Ticket Nummer 129750 Antrag Tor Server. Der Landesvorstand möge beschließen, UZE zu beauftragen, den Tor-Server des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen zu warten. Dieses umfasst insbesondere das Einspielen von Updates und weitere Aufgaben, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Diese Beauftragung wurde ausgesprochen. Ticket Nummer 129849 Briefkasten für die Landesgeschäftsstelle. Dieser Antrag ist vom Stahlrabe. Hallo Kollegen, wie am Samstag und bereits zuvor besprochen, müssen wir einen Briefkasten in der LGS aufhängen. Dafür steht ein Briefkasten zur Verfügung, den ich damals für die Berti auf Steffis Anordnung hin besorgt hatte. Dieser Antrag wurde angenommen. Ticket Nummer 130343, Beschluss Jahresbudget 2015. Der Vorstand möge beschließen, wie besprochen, anhängenden Budgetplan zu beschließen. Dieser Antrag kommt vom Schatzmeister und der wurde angenommen. Die Datei befindet sich im Wiki und ist im Protokoll und auf den Schatzmeisterseiten verlinkt. Ticket Nummer 126281, Antrag VKV Solingen, Mietvertrag. Ahoi, wir beantragen die Verlängerung und Unterzeichnung des beigefügten Mietvertrages über die Anmietung eines Raumes in Solingen. Der Raum dient dem Arbeitskreis Kommunalpolitik für seine Arbeitssitzungen und auch weiterhin für interne Schulungen der Solinger Piraten in Piratentools sowie dass er für Vorträge genutzt werden kann. Es geht um 35 Euro für 8 Monate, das sind 280 Euro aus dem VKV-Budget. Dieser Antrag wurde angenommen. Ticket Nummer 128528, LPT 2015-1, Stimmblöcke, Papronen und weiteres Wahlmaterial. Dieser Antrag ist vom Piratenstumpf und von der Segmet. Für den LPT 2014-2 wurden Pappurnen und Stimmblöcke bestellt oder zumindest beantragt, aber nicht eingesetzt, weil diese nicht in der Halle verfügbar waren. Hintergrund war der Wunsch der Wahlleitung, die Wahlen wie beim BPT in der Halle mit vorgedruckten Stimmblöcken, Beamerbild, der Namen und Nummern und mehreren Urnen durchzuführen, unter anderem um eine schnellere Auszählung zu ermöglichen. Für diverse Anschaffungen wird ein Budget von 250 Euro beantragt und diesem Antrag wurde stattgegeben. Ticket Nummer 129036, Finanzantrag, Budget, Büropiraten, Porto, VKV, Warendorf. Hier geht es um 30 Euro aus dem VKV-Budget und dieser Antrag wurde angenommen. Ticket Nummer 129037, ebenfalls vom VKV Warendorf. Hier geht es um ein Reisekostenbudget über 100 Euro. Auch diesem Antrag wurde stattgegeben. Ticket Nummer 129321, Finanzantrag Flyer und Werbemittel für den VKV Mettmann. Der VKV Mettmann möchte diverse Werbemittel im P-Shop bestellen und beantragt aus seinem VKV-Budget eine Summe von 249,22 €. Diesem Antrag wurde stattgegeben. Ticket Nummer 129319, Finanzantrag VKV Siegen Wittgenstein. Der VKV beantragt 120 € für die Bestellung von Aufklebern zweierlei Größe, je 1000 Stück, Unterstützung von freiem WLAN. Diesem Antrag wurde stattgegeben.